Oh, man, ohne La, ja? Hitler, die Stimmung ist ja heute ganz formoll. Herr Kapellmeister, spielen Sie bitte einen Walzer. Damenball! Die Stimmung, die ist heut famos, denn wir sind in Form. Die Stimmung, die ist heut ganz groß, denn heut ist was los. Wir sind stets fidel, wenn der Becher uns winkt und ein Liter klingt, das zum Erfen uns trinkt. Die Stimmung, die ist heut famos, denn es ist was los. Wenn der Becher uns winkt und ein Liter klingt, das zum Herzen.